der Ferne, brach ich die Schicksalssterne. Was greift ihr so hart mich an? Heimat, ich kann's nicht fassen, dass ich dich muss verlassen. Sag, was hab ich dir getan? Heimat, wann hör ich deine schönen Lieder? Heimat, wann küss ich deine Erde? Der Mutter Tränen nach ihrem Kindessehnen. Hast du für Schmerz denn gar kein Herz? Einmal lass alle deine Glocken läuten, Friede, für alle soll ihr Klang werden.